free audio post-production by Alphonic.com. Die Hardcore Punk Sendung auf Radio Z. Hallo, hier ist DIY or Die auf der 95,8, die Punk- und Hardcore-Sendung auf Radio Z. Hallo, willkommen. Welche Ausgabe haben wir? Mai. Mai-Ausgabe, genau. Als Intro habt ihr gerade Iconochrist mit dem Song Withdrawal gehört. Iconochrist waren aus der Bay Area und der Song ist von ihrer Skewed 7-Inch, die 93 auf Evolution Records erschienen ist. Hardcore-Punk, mal ein bisschen 90er hier. In meiner Zusammenstellung wird es heute einigermaßen wild. Ich habe aber zumindest im Gegensatz zum letzten Mal wieder ein bisschen was Aktuelles mit dabei. Erstmal geht es mit Power Violence weiter. Ich habe die neue LP von Iron Lung dabei. Iron Lung sind ein Duo, kommen ursprünglich aus der Seven Seconds-Stadt Reno, Nevada. Gegründet 1999 und sind aber mittlerweile in Seattle und haben dieses Jahr auf ihrem eigenen Label die 12-Inch Adapting/Crawling rausgebracht. Und jetzt muss ich wieder überlegen, ich hatte vorher nachgeguckt, also die hatten schon länger keine Veröffentlichung mehr und die letzte davor war, glaube ich, 2012 oder 2013, also die hatten jetzt eine ganze Weile irgendwie nichts gemacht, aber die gibt's offensichtlich immer noch und jetzt haben sie eine neue Platte aufgenommen, 18 manisch brutale Songs, meistens irgendwas zwischen 30 und 60 Sekunden. Es gibt allerdings auch einen Song, der quasi radiofreundlich 3 Minuten 35 geht. Für manche Leute ist es ja fast schon ein Ausschlusskriterium. Ich habe jetzt auch nicht tatsächlich den ausgesucht, weil der nicht so richtig repräsentativ ist. Bei Iron Lung, da geht es immer viel um Krankheit. Und in einer Beschreibung zu der Platte, die ich gelesen habe, kam sehr treffend vor, dass mit der Platte The Monotonous Terror of Surviving an Active Pandemic beschrieben wird. Und ihr hört jetzt 2 Songs hintereinander, die sind aber zusammen, die sind aber so kurz, dass sie zusammen irgendwie knapp 2 Minuten dauern oder so. Erstens Healer Cells und dann direkt danach Failure. Iron Lung. So, das waren Aaron Lang mit dem Song Failure und davor mit dem Song Healer Cells von ihrer aktuellen LP Adapting Crawling. So, jetzt kommt das Kontrastprogramm. Das Kontrastprogramm kommt in Form von der neuen LP von Isolationsgemeinschaft aus Berlin. Es ist inzwischen die dritte LP, wieder erschienen auf Phantom Records. 10 kühle und karge, postpunkige Synthwave Minimal Songs mit einem kühlen und kargen Layout, das sich direkt auf den Titel bezieht. Die LP heißt Start, Stopp, Zurück. Isolationsgemeinschaft sind eigentlich ein Duo. Bei ein paar Songs ist allerdings zusätzlich noch eine Sängerin dabei, jetzt auf der Platte. Und auch live, ich habe die Band vor kurzem in Berlin gesehen, das war ziemlich cool. Und ihr hört jetzt den Song Funklöcher von Isolationsgemeinschaft. War der Song Funklöcher von Isolationsgemeinschaft von ihrer aktuellen LP Start, Stopp, Zurück. Sehr gute Geräusche. Ja, das war's mit den aktuellen Sachen. Jetzt habe ich noch die Demo-Aufnahmen und Outtakes 1979 bis 80 von den Go-Go's aus L.A. dabei. Go-Go's, absolute Konsensband hier in der Redaktion, würde ich sagen. Auch wenn Go-Go's damals ganz schnell aus dem Underground in den Mainstream gespült wurden, gibt es jetzt einen, wie ich finde, wohlverdienten Platz in unserer Sendung. Go-Go's waren eine All-Female-Punk-New-Wave-Band aus dem Hollywood-Punk-Umfeld. Die Sängerin Belinda Carlisle war vorher unter anderem kurz Schlagzeugerin bei den Germs. Und ja, es ist die Belinda Carlisle, die dann, jetzt weiß ich gar nicht, von wann der Song war, aber dann irgendwann Mitte der 80er, glaube ich, solo einen Hit hatte mit Heaven is a Place on Earth. Ich habe den Song als Kind geliebt. Ja. Ich habe den wahnsinnig geliebt. Ich habe den auf Kassette damals aus dem Radio aufgenommen und ich habe den sehr oft gehört. Und wusste ganz lange nicht, dass die vorher so eine coole Band hatte. Bevor 1980 dann zuerst von den Go-Go's die Single We Got the Beat auf Stiff Records und 81 dann das inzwischen legendäre Album The Beauty and the Beat auf IRS rauskam, gab es ein paar Demo-Aufnahmen, Live- und Proberaumaufnahmen. Die gab es irgendwann vor längerem schon mal auf CD, auf so einer Art Best-of-Zusammenstellung, Return to the Valley of the Go-Go's hieß die, oder so ähnlich zumindest. Und die gibt's jetzt aber zum Teil wieder, also vor allem diese Demo-Aufnahmen und ein paar einzelne Live- und Rehearsal-Room-Aufnahmen als Fanclub-Edition auf Platte. Auf der A-Seite sind 5 Demo-Songs in einer guten Quali. Dann gibt's neben den Proberaum-Aufnahmen auch noch Live-Aufnahmen von 79 in den Mabuhay Gardens in San Francisco. Da ist die Quali jetzt eher so lala. Aber zum einen, wenn ihr wie wir Die-Hard-Fans seid, dann könnt ihr euch das schon zulegen. Und zum anderen gibt's auch definitiv schlechtere Aufnahmen. Also man kann sich das schon anhören. Und deswegen habe ich auch unter anderem einen Song davon ausgesucht. Ihr hört jetzt 2 Songs. Wir fangen mal an mit Lust for Love vom Demo. Der Song war dann eigentlich auch auf der ersten LP nochmal neu aufgenommen mit drauf. Allerdings, auf der LP ist der so ein bisschen langsamer und ruhiger und er wird auf der einen Seite dadurch zwar irgendwie atmosphärischer und melancholischer, ich finde aber die Aufnahme vom Demo, die so ein bisschen flotter und punkiger ist, sehr geil und die hört ihr jetzt, Lust to Love, Go-Go's. It used to be the fun within the place and time. We'll be right back. Das war Last to Love von den Go-Go's und ich muss unbedingt noch eine Korrektur hinzufügen, weil ich uns hier vorhin als, auf der zweiten Seite ist es dann, als Die Hard Fans bezeichnet habe. Das ist richtig, allerdings gilt es hauptsächlich für maximal die ersten beiden LPs, hauptsächlich die erste. Nur um das ganz richtig zu stellen, genau. So, wie vorhin schon gesagt, also auch wenn die Proberaumaufnahmen jetzt nicht so mega top sind, will ich gern unbedingt davon noch einen Song spielen, und zwar Blades. Das ist ein Top New Wave Hit und der aber, soweit ich weiß, nur in dieser Aufnahme existiert und nie richtig für eine Platte dann nochmal ordentlich aufgenommen wurde. Und ich finde den auch einfach total super. Deswegen hören wir den jetzt an. Blades von The Go-Go's. Möchtest du noch was sagen? Ich weiß nicht, ob du das noch erwähnen willst. Street Eaters. Auf diesem Self-Titled Street Eaters Album, also Street Eaters sind eine Band aus Kalifornien, die auch zweimal hier in Erlangen gespielt haben, und auf der Self-Titled 12-Inch, die sie mal für die Tour mit hatten, covern sie Blades. Ah. Daher kann ich den Song damals, und ich habe den Song, wusste aber nicht, dass es ein Go-Go-Song ist. Ja, ich glaube, es steht vielleicht in der Platte, aber... Ja, stimmt. Das habe ich aber auch wieder vergessen. Ja. Wollte es einfach noch... Weil ich habe ja vorhin noch überlegt, als wir überlegt haben, was wir hier gespielt haben. Ich wusste nur noch, dass wir von Julian the Jerks ein Go-Go-Cover gespielt haben. Also das Blades-Cover haben wir wahrscheinlich nicht gespielt, aber mir ist es auch nicht mehr eingefallen. Es würde in die Cover-Reihe passen. Mhm. Vielleicht bringe ich es beim nächsten Mal mit. Ja. Okay, jetzt hören wir aber wirklich Blades... Ja, von den Gurus. Nee, voll gut. Los geht's. DIY auf der 95,8 Radio Z und es waren The Go-Go's mit dem Song Blades und davor habt ihr gehört Last to Love. Das war's von mir heute. Einen kleinen Abschluss noch, um einen Bogen zum Intro zu schlagen, gibt's jetzt nämlich nochmal schön Iconochrist. In der letzten Sendung hatte ich ja das Devo-Cover Uncontrollable Urge von Sin 34 dabei, und auch Iconochrist haben genau denselben Song von Devo gecovert. Uncontrollable Urge in der Variante von Iconoclast kam 91 auf eine Split 7-Inch mit The Detonators raus. Macht Bock und Eggpunk hätte davon lernen können, haben sie aber nicht. Iconoclast, Uncontrollable Urge. Das waren Iconoclast mit Uncontrollable Urge im Original von Devo. Und jetzt geht's weiter mit französischem Punk. Genau. Kannst du mir geben, oh ja, ich mach das. Ja, pardon, ja. Pardon, sag ich schon. Hallo. Ja, ich habe heute eine aktuelle Platte dabei. Jesse hat schon gesagt, französischer Punk. Also ist so halb französischer Punk. Ach so, nur halb? Ja, also eine Leipziger Band habe ich dabei, eine brandaktuelle Leipziger Band, und zwar das Self-Titled Album oder erste Album von Laxisme, erschienen auf Phantom Records. Es gab jetzt bisher nur ein Demo-Tape oder ein Tape, wie auch immer man das dann nennen möchte. Jetzt gibt es eben auch ein Album auf 12-Inch, in Kassette, ja. Und zwar mit, acht Songs, vier Songs pro Seite. Bisschen kurz, dafür sind aber nur Hits drauf. Achtmal, ja, hymnischer französischsprachiger Punkrock. Geht super ab, hat auch eine gute Popkante drin, manchmal auch schöne Chöre. Ich habe auch einen Song ausgesucht, wo auch ein Wow dabei ist. Ihr hört Laxisme aus Leipzig von ihrem aktuellen Album. Der Song heißt Inner Tea. Ja. Viel Spaß mit Laxisme. We'll be right back. Es war der 7 Seconds Song. Ja, Korrektur, es war auch mit Whoa, aber es war nicht in T, sondern 7 Seconds von Laxisme. 6 Sekunden. Ja, genau. Das war Laxisme von ihrer aktuellen LP auf Phantom Records. Und ich dachte, weil ich sonst, muss ich hier... Ich habe falsch übersetzt. Ist egal. Auf jeden Fall. Ich muss gestehen, dass ich nichts sonst mir diesen Monat zugelegt habe. Dafür habe ich aber ein bisschen meine Lieblings-französischen Punkrock-Platten mitgebracht. Und die nächste halbe Stunde wird sich etwas mehr musikalisch bei mir gestalten. Ich muss auch dazu sagen, so viel habe ich auch gar nicht zu den einzelnen Bands zu sagen. Hat auch damit zu tun, dass ich der französischen Sprache überhaupt nicht mächtig bin. Und auch überhaupt nicht weiß, worüber die ganzen Bands singen. Aber ich weiß, dass die Band, mit der ich starten möchte, einen englischen Namen hat, nämlich Bulldozer. Und ich weiß, wie der Song heißt. Je suis punk. Ich bin Punk. Oder wir sind Punk? Wir? Ich bin Punk. Und damit möchte ich starten. Bulldozer. Und danach hört ihr noch ein paar andere französische Punk-Songs. Und dazwischen sage ich nochmal irgendwas. Genießt jetzt einfach die Punk-Musik. Viel Spaß. Genau. Viel Spaß beim Tanzen. J'habite dans un immeuble avec des snobs qui sont un peu trop cool. Ils me font tous ta gueule depuis que je me suis fait raser la boule. Avant j'étais public et je fumais du haki. Maintenant je me prends des flashs avec des gros rouges qui tâchent. C'est plus économique, c'est plus pratique. Je suis fat, c'est fantastique. On a monté un groupe avec des potes qui sont pas musiciens. Nous on fait pas de la souffle et quand on joue ça fait hurler les chiens. J'ai largué mes bijoux et je porte autour du cou une épingle à pourris et une tranche de foie de chenisse. C'est plus économique, c'est plus pratique. Je suis fat, c'est fantastique. Avant j'étais beau gosse et je me prends gâcher, c'est de la piduche. Maintenant je suis atroce dans la rue, les gens me prennent pour Coluche. Je suis un clown psychédélique. Je m'habille comme un bloc pour avoir un air new look. C'est plus économique, c'est plus pratique. Je suis pas, c'est fantastique. Je suis hétérosexuel, je fais draguer russe à somme des portophiles. Je mets des portes pour faire l'amour avec ma petite frangine. Je vis l'instant présent, je laisse la morale au coulant. Ma seule loi c'est l'extra sur le robinet du gaz. C'est plus économique, c'est plus pratique. Je suis fat, c'est fantastique. Je suis fat, c'est fantastique. Je suis fat, c'est fantastique. Je suis fat, c'est fantastique. Je suis fat, c'est fantastique. J'ai l'impression qu'ils ont gagné. tu es vidé. Ton problème est résolu. Ils ont eu ce qu'ils ont voulu. Va jusqu'au bout de l'ennui. Va jusqu'au bout de ta nuit. Va jusqu'au bout. Ne me dis pas que tu n'as pas compris. Endormi, qui le lendemain ne se souvient de rien. Aucun se sert. Elle je vais dans les boîtes, tout seul sur ma trottinette. Je fais la route dans tous les sens, je m'en tire pour 25 essence. Ça Hallo, hier ist DIY or Die. Das war jetzt viermal alter Franzosen-Punk. Ihr habt gehört gerade Soda Fraise mit Saben dans il Hail. Davor Le Calamité mit Toutes les Nuit. Davor Strychnine mit XBX. Und zu Anfang der vier Songs, der erste Song war Bulldozer, Je suis Punk. Verzeiht meine Aussprache. Nachdem jetzt eher ein bisschen so End-70er Gefälligkeits-Power-Pop-Punk, kommt jetzt der radikalere Franzosen-Punk. Teilweise auch ein bisschen mit elektronischeren Elementen, aber auch mit deutlich politischerer Message. Wir starten mit Berrorie Noir. Haben wir vor einigen Sendungen ja auch hier besprochen und vorgestellt, mit dem Song vom vom zweiten Album Porcherie. Also sie schauen auf jeden Fall Porcherie. Genau, und so wie ich gerade gesagt habe, es geht ganz bestimmt um Porsche fahren. Um die Parks geht's. Oder? Parkers. Berrorie Noir. Monsieur. Mesdames et messieurs, ce qui est en train de se passer constituera demain les fondations du grand mouvement national. Les hommes se comportent comme des porcs. De l'élevage en batterie à des milliers de tonnes de morts. Nous sommes alors des fanatiques, folie, oppression scientifique. Nous sommes dans un état de jungle et partout c'est la loi du flingue. Prostitution organisée, putréfaction gerbénosée. Le tiers monde crève, les porcs sont vives, la tension monte, les tiers griffent. Massacrés dans les abattoirs, brûlés dans les laboratoires, parqués dans des cités dortoirs, prisonniers derrière ton parloir. Et au Chine, les suspects cuisent dans les fours du gouvernement. En Europe, les rebelles croupissent dans les bunkers de l'isolement. Un homme qui éclate en morceaux, dynamité par des courants. Des sages conduits à la démence, pétanque devient ultra-violence. schlag le son inonde. J'avance, recule, reviens sur mon chemin. Je prends à droite de la sortie, mais les pas vont à gauche. La vitre coupe ma progression, cul de sac, je suis suivi. Recule, reviens sur mon chemin, je prends à droite vers la sortie. Mais les pas, je suis suivi, rentré à 8h à la maison. J'avance, recule, mais les pas vont à gauche, la vitre coupe ma progression. Dans le labyrinthe. Dans le labyrinthe. Dans le labyrinthe. J'avance, recule, reviens sur pied le sac. Je suis fini, je prends à droite, à gauche, la ville, go. Inventer la liberté. Traité, maltraité, façonnière vie camouflée, solide gardien de l'abri, payé armé pour nous tuer. Assassine, l'état dans la panse, je te juge, l'état contre moi. Assassine, l'état dans la panse, je te juge, l'état contre moi. Assassine, l'état dans la panse, je te juge, l'état contre moi. Paris m'a dit quotidien, un jeu truqué où tu perds. Terre en meurtre à chaque instant, drôle d'état assassin. Fragilité, liberté. Assassine, l'état dans la poste, je te juge, l'état contre moi. Assassine, l'état dans la poste, je te juge, l'état contre moi. Assassine, l'état dans la poste, je te juge, l'état contre moi. Fasciste. Révolution, résistance. Paris m'a dit quotidien, la vie zombie régulée, musée blindé de l'abri, la ville résiste terroriste. Assassine, l'état dans la poche, je te juge, l'état contre moi. Assassine, l'état dans la poche, je te juge, l'état contre moi. Assassine, l'état dans la poche, je te juge, l'état contre moi. Fasciste. Près révolution, résistance. Paris matin quotidien. La vie zombie régulée. Musée blindé de la pluie. La ville résiste, terroriste. Assassine, l'État dans la poche. Je te juge, l'État contre moi. Assassine, l'État dans la poche. Je te juge, l'État contre moi. Assassine, l'État dans la poche. Je te juge, l'État contre moi. Assassine, l'État dans la poche. Je te juge, l'État contre moi. Assassine, l'État dans la poche. Je te juge, l'État contre moi. Fasciste! So, das war jetzt der bisschen radikalere Punk, alter Franzosen-Punkrock. Ihr habt gerade gehört Metal Urbain mit Paris Marquis. Davor habt ihr gehört Charles de Gaulle mit Dans le Labyrinthe und davor Berrorie Noir mit Porcherie, was Schweinestall heißt und ganz viel ist wie im Schweinestall. Und jetzt habe ich noch, kehre ich wieder ein bisschen zurück zu eher Punkrock, Betonung auf Rock. Ihr hört einen Song, den ich auch sehr mag, ein alte französischer Punkrock-Band, Le Olivensteins mit Euthanasie. Genau, und der geht so. Das waren Le Olivensteins mit Euthanasie und das ist eigentlich jetzt schon das Ende der Sendung. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß bei meinem vielleicht persönlichen Best of Old French Punk und wir möchten noch mal Werbung machen für unseren Blog. Genau, wenn ihr nämlich, wenn ihr Playlisten nachlesen wollt oder auch alte Sendungen anhören wollt, wenn ihr uns live verpasst habt, dann findet ihr das alles auf diyodai-radio.blogspot.com. Unsere Sendung gibt es jeden vierten Montag im Montag hier auf Radio Z auf der 95,8 oder über den Livestream. Oder wenn ihr es eben verpasst habt, findet ihr die Sendung auf dem Blog oder wenn ihr eben wissen wollt, was wir da alles gespielt haben und euch den Namen nicht merken konntet, könnt ihr das dann nachlesen. Und das war's für diesen Monat. Jetzt kommt auch schon der letzte Song. Was hören wir denn noch? Genau, das ist nochmal ein alter französischer Punkrock-Song, den ich sehr gerne mag, von einer Band, wo jetzt bestimmt alle wieder Spaß haben, wenn ich das versuche auszusprechen. Marie et le Garçons, Rien à dire. Ich würde sagen, ist gut genug. Ja, genau, das hört jetzt noch zum Abschluss. Wir danken fürs Zuhören und wir hören uns im Juni wieder. Genau, bis dahin. Ciao, ciao, salut, bye, bye. Tschüss, salut. Free audio post-production by Alphonic.com.